wieder rein. Der Jugend hat kein Mitleid mehr. Ich sag doch kein Mitleid mehr. Was wollte ich hier? Brinkel, Karl, so ein Mann ging ja vorbei. Ich glaub, ich raus, ja, ja. Ich war Schluss mit der Blödwindlerei. Sorry, you don't commit like me.